einer von den Kerlen. Ich denke, die sind verschwunden. Heiß, wa? Ladies and gentlemen, Communications Entertainment Show Company traut die Präsenz. Die Premiere unserer brandheißen neuen Kultband Richard Röhm und die Kerle. Vera ist ja gut, kommt nicht wieder vor. Hab ich ja gesagt, dass er nicht bloß auf mich aufpassen muss. Du hältst die Klappe. Ajat! Du hast mir gerade noch gefehlt. Zu meinem Glück. Hau ab, Kerl, deine Gäste mal. Dein Glück interessiert mich nun gar nicht. Regine, meine Liebe. Wo wag nicht, mich deine Liebe zu nennen, du mieses Schowischwein, was du Mickey angetan hast. Richard Röhm, du sollst dich um deine verdammten Gäste kümmern. Was glaubst du eigentlich, für wen ich diese ganze Promotion-Oper hier abziehe? Was denn, ganz alleine? Was kann ich dafür, wenn dir deine Kerle davonlaufen? Ja. Hau jetzt ab, geh ins kalte Wissen. Also, von mir aus kann dein Milchbubi ruhig hören, was ich mit dir zu besprechen habe. Ich bezweifle allerdings, dass er sich danach noch von dir managen lassen möchte. Der kommt hier nicht raus. Dezare Icke. Mach mal Platz. Klar. Bloß das einzige Problem ist diese Presseschnelle da hinten. Kick die mal an, die schleppt den nämlich gerade ab. Kein Problem. Dann holen wir die eben gleich mit ab. Ey, ist das nicht die voll Putz? Ich denke, die soll uns featuren. Ach so, ja. Also, lass mal reden. Ey, kick doch mal. Was ist denn da los da hinten? Moment mal bitte. Können Sie sich mal eben freundlicherweise aus dem Weg räumen? Okay. Was ist denn mit ihr? Sie sehen so aus, als ob Sie dazugehören. Können Sie ein Telefon organisieren? Selbstverständlich. Ja, natürlich. Polizei. Hey, hey, und der Notarzt. 110 und sagen Sie, der Robot von M13 ist hier. Das Klingeln kam mittendrin. Ich war keineswegs fertig mit dem hübschen jungen Mann, der neben mir lag und weiter lächelte wie ein seliger, satter Säugling. Noch lange nicht. Ja. Es war 3 Minuten vor 9:30. Abends. Freitagabends. Weibliche Leiche. Robert ist schon da, die anderen verständige ich jetzt. Das kommt davon, wenn man keine Bereitschaft hat. Wer weiß, wozu es gut ist. Wie heißen Sie eigentlich? Hey, hey, hey. Hätte doch ruhig sagen können, dass der Ärzte ist. Ich hatte es geahnt. Du? Das konnte ja nicht gut gehen. Er saß in meiner Stammkneipe und die kennen nicht einmal meine Kollegen. Ich saß da. An meinem freien Tag rauchte die x-te Lucky Luciano, trank meinen Wein und stellte wieder einmal fest, dass ich mir nichts mehr gönnte. Karriere ist ja ganz schön und gut, darüber brauchst du dir keine Sorgen mehr zu machen. Aber wer sorgt eigentlich für dein, naja, nennen wir es doch beim Namen, für dein Sexleben? Du brichst dir keinen Zacken aus der Krone, beschloss ich. Und wenn du 100-mal das nächste Jahr 50 wirst, bist doch ein hübscher Bengel, passt da. Wenn er bloß nicht dauernd von diesen Liebesgeschichten geplappert hätte, die er unbedingt verfilmen will. Lauter jugendliche Romantik. Komm doch noch mal her, du. Ja? Ein Fopo und eine junge Dame, beide auf ihren Aussichtstürmen, Blicke und die Liebe bricht aus. Auge in Auge am Potsdamer Platz. Halt. Du? Die Harfe längst in der Hand. Einmal noch, du, ja? Ich wusste genau, das nächste Du überlebt er nicht. Du. Es ist genauso albern wie diese Orgien aus vivisizierten Blumen, die sie einem zu jeder Gelegenheit verehren. Ich bin der erste Kriminalhauptkommissar Karin Lietze. Und Sie. Und wenn mir unbedingt jemand schon was schenken muss, dann soll er zu Zigarren greifen. Denn die kippen nicht um und machen aus einem ordentlichen Schreibtisch ein Brackwasser-Virtu. Und überhaupt, ich muss jetzt wirklich zum Potsdamer Platz. Was bist du denn jetzt so hektisch? War ich nicht gut? Tun Sie mir einen Gefallen. Beeilen Sie sich. Und hinterlassen Sie Ihre Telefonnummer. Rialta! Hey, Klaus. Die hat ein Rad ab. Live here my whole life. Probably learn to die in this town. Live here my whole life. Nothing to do, sit around at home, sit around at home. Die Leiche lag noch da, als ich ankam, im 13. Stock dieses Hotelturms. Sie trug eine ehemals weiße Hose, viel zu weit, ein T-Shirt, viel zu scheckig, darauf stand lieber niederträchtig als hochschwanger, ein verknautschtes rotes Riesenblouson und die Sorte Turnschuhe, in denen heutzutage Ministranten und Minister ihren Weihrauch verschwenken. Sie war weder so schön, dass als Tatmotiv nur Eifersucht oder enttäuschtes Begehren in Frage kam, noch spielte irgendein Rosebud um ihre Lippen. Der Gerichtsmediziner packte eben seine Sachen zusammen. Beatrice Bitterlich, 29 Jahre, Redakteurin beim SWB. In diesem Jugendmagazin Putz oder so ähnlich. Keine äußeren Einwirkungen. Ist angeblich plötzlich tot umgefallen. Wenn es nicht Mutter Natur war, war es wohl Gift. Ja, perfekter Tatort, was? Könnt ihr mir keinen besseren denken. Das übrigens war mein Team, fast komplett. Das M13. Tao Kaschade, Sonja, auch 29, in zierlichen, aber festen Händen. Kahaka Fritz, Lothar, 42, verheiratet, zwei Töchter. Und Kahaka Rowold, Detlef, 10 Jahre jünger als ich und vermutlich nicht halb so untrainiert wie ich, wenn es um Liebhaber für eine Nacht geht. Ich habe die Gästeliste schon angefordert. Das sind circa 100 Leute, aber fast alle geladen. Was war denn los? Ein Vereinsabend der Gruftibewegung oder was? Beerdigungsindustrie. Mach mal die Musik leiser. Was haben Sie gesagt? Sieht aus wie eine Verkaufsmesse der Beerdigungsindustrie. Ja, oh Gott, seid ihr alle modern. Hier war eigentlich eine Promoparty geplant für eine neue Band. Richard Röhm und die Kerle. Ja, mein Geschmack ist das auch nicht. Es ging los mit ein paar Videochips. Clips, Detlef. Chips sind kleiner. Woher wissen Sie denn das alles? Ich? Kinder. Gucken dauernd Videoclips. Nein. Robert. Detlef hat Connections hier. Deswegen war er auch schon da. Der kennt die Musikszene hautnah. Warum trägst du eigentlich keine NATO-Stiefel und Kloketten, Detlef? Das habe ich mich vorhin auch schon mal gefragt. Die hautnahe Connection hieß Larry. Gehörte irgendwie zum Management und hatte bereits am frühen Abend den Verdacht geäußert, dass die Leiche in Gefahr war. Es klang, als hätte die Gästeliste aus lauter persönlichen Feinden bestanden. Frau Bitterlich hatte in ihrer Funktion als Filmkritikerin offenbar sowohl Filme ver- als auch ständig Männer aufgerissen. Die mutmaßliche Zahl ihrer Opfer versprach eine lange Nacht, zumal die Leiche entsetzlich stumm war. Normalerweise reden Leichen mehr. Sie erzählen einem sofort, wie sie zustande gekommen sind. Kein Mensch legt sich selbst einen tiefen Spalt in den Hinterkopf oder sticht sich x-mal in den eigenen Bauch. Mordopfer sehen gewöhnlich grauenhaft aus, aber sie reden. Diese hier nicht. Die war so dezent, dass nicht einmal klar war, ob sie umgebracht worden war. Ich tappte völlig im Dunkeln. Set me on fire, kerosene. Ja, ja. Hier. Nehmen Sie das zu den Sachen für die PTU mit. Mhm. Ist nicht viel, aber wer weiß, wozu es gut ist hier. Zwei Zigarettenkippen, eine mit blau-roten Lippenstiftspuren. Hier. Ein Starrspiegel. Vermutlich Kokain dran. Das Glas muss da oben versteckt gewesen sein. Die sollen das schnell analysieren. Mieze, was machen wir mit den Zeugen? Wir sind schwerer ruhig zu halten als eine Tüte voller Mücken. Ja, ja, ich komme gleich. Ich muss diesen Tatort noch mal beschnüffeln. Den Film mit der muss ich aber noch in den Kasten kriegen. Puh. Und wenn ich sie dafür siezen muss. Paris siezen sich noch Ehepaare nach 100 Jahren Ehe. Im Bett, vor allem da. Er hat doch was. Hat richtig schön angefangen. Die erste, die mal zugehört hat, als ich von meinem Film erzählt habe. Mist, Bordstein. Ich sag's ja. Ihr nicht über eine Frau, die alt genug ist und das Leben kennt. Kommt keine von den ganzen jungschen Tauben mit. Das ist ja alles gebongt, wenn Karin die Schmiere klar macht. Scharf, wa? Bloß diese alliierten Luftgeräte, die sind das einzige Problem. Die war doch... Eben noch war die doch noch im Potsdamer Abkommen, die Jungsche. Hier verdient die ihre Kohle, kick mal an. Naja, war auch nicht los im Abkommen. Er geht denn auch schon vor 11 auf die Szene. Scheiß angebrochener Abend, wa? Na, jetzt so relaxed sein können alles. Eine gute Nummer mit einer Braut. Die Alte. Die sich obendrein freut, wenn sie mal was Jungsches zwischen der Griffe kriegt. Morgens ausgeschlafen am Frühstückstisch. Na, ab ins Schneiderraum. Na, scheiße. Der muss fertig werden, der Clip. Mit endlich ran kann an meinen eigenen Film. Und weil der nicht durchkommen darf, dieser Saftarsch. Von wegen, beste Mädchenband in Town abservieren? So ein Rheinland-Kit aufbauen? Nee, du. Hey, sieh, der kann ja nicht mal eine Gitarre richtig anfassen. Da ist Rache angesagt, du. Auch wegen Mickey. War eine echt geile Action. Wie wir dem Saftarsch die Filmrolle abgeklebt haben. Oh Mann. Dass da gleich eine Kamera bei mir rumkommt. Ah, kommt doch wie gerufen. Puh. Ach, das zeigt der Neon. Ach, Quatsch. Weil dann nämlich rauskommt, dass er die am Kuckuck vorbeigelenkt hat. Der kann sowieso keinen Stress machen. Wer Stress macht, wegen der Rolle an der Kamera, da macht Mickey noch viel mehr Stress. Er geht schon gerne in die Kiste, Mensch. Doch. Mensch, ey, pass doch auf, du Wichser! Du siehst sowas, Pico. Sonst kommst du meiner Freundin und das Messer! Das ist doch völlig unmöglich. Ich stehe nur rum und nichts geschieht. Und wenn schon die Sache nicht stattgefunden hat, will ich auf jeden Fall. Eigentlich sehe ich das gar nicht an, dass wir jetzt zu dir nach Hause müssen. Wenn die bis jetzt jemanden hatte, der auf ihr dämliches Bark aufpasst, dann kann sie genauso gut mit in die Kaltstraße. Sei nicht so ungnädig, Sonja. Kleine Kinder verursachen galoppierende Schuldgefühle. Hallo, Lothar, unser Frauenfreund. Hast du heute Abend einen Grundkurs in Mütterlichkeit absolviert, oder? Wir hatten was Besseres zu tun und einen Grundkurs brauchen wir dafür auch nicht mehr. Sind wir soweit? Ja. Fritz und Schade fahren zur Regine Trübner Zecke nach Hause. Ja, ich nehme diesen kleinen Musikus mit aufs Revier. Keinem Bange, Lothar. Davon schwillt ihm auch keine Mutterbrust. Aber vielleicht was anderes. Gehört nicht zur Untersuchung, Fritz. Also weiter. Der Manager ist weg, scheint die restlichen Musiker zu suchen. Wenn er wiederkommt, sagt ihm die Bereitschaft, dass er in die Kalt kommen soll. Mhm. Dann können diese ganzen anderen Menschen hier gehen. Haben wir alle Dringenden? Soweit ich rauskriegen konnte, ja. Ja, was ist mit diesen vier Orgelpfeifen da? Die gucken so komisch. BTM. Hm? Wie bitte? Ja, die heißen so. Auch eine Band. Bettina, Birgit, Tanja und Michaela. Unter Freunden Betty, Biggie, Tanja und Mickey. Deshalb BTM. Nicht wegen Betäubungsmittel. Aber was hoffen. Die brauchen wir nicht. Nee, waren bloß Gäste. Hatten früher wohl auch mal diesen Manager. Wie heißt der? Ja, wie er aussieht, wie Lack. Mein Gott, Lize, Sie kratzen sich hier schon zum zweiten Mal die Nase. Also ich finde, er sieht aus wie in einen Topf mit Webgel gefallen. Bevor ich mir noch weitere detaillierte Beschreibungen über die ständigen Schweißausbrüche und die Nervosität dieses Herrn hätte anhören müssen, ging ich in Richtung Toilette. Vorbei an gut 100 düster ausstaffierten Gästen, die vor den Fahrstühlen warteten, und einem Dutzend Kellnern in Neonazi-Uniformen. Im Spiegel entdeckte ich dann einen kleinen, glühenden Hügel auf dem linken Nasenflügel. Ich war enttäuscht. Eigentlich kann ich mich auf meine Nase verlassen. Wenn sie juckt, dann meldet sie eine Spur. Aber dieses Jucken hier war bloß eine postpubertäre Hormonkapriole. Na, Mama, bist du schon zurück? Also, das ist mein Sohn. Der ist ja fast 20. Ich wusste gar nicht, dass so einer abends nicht allein sein darf. Du gehst in dein Zimmer. Ich komme gleich. Wissen Sie, ich bin ja so froh, dass Sie dabei sind. Wir müssen sehen, dass wir noch mehr Frauen in Männergruppe kriegen. Und dazu müssen wir zusammenhalten. Wir sind drei bei uns, Frau Zecke, und zwei Männer. Aber könnten wir uns jetzt der Aufklärung zuwenden? Wieso sind Sie eigentlich so sicher, dass Frau Bitterlich ermordet wurde? Also ich denke, Sie sind von der Mordkommission. Kann ich Ihnen was anbieten? Bitte, nehmen Sie Platz. Danke. Ein Glas Milch? Also Alkohol lehne ich ab. Ich hoffe, von Ihnen raucht niemand hier. Och, danke, gern. Darf ich trotzdem rauchen? So, ich fange dann mal an. Protokoll Trübner Zecke. Sagen Sie, Frau Trübner Zecke, nahm Frau Bitterlich Drogen? Also das ist ja wieder typisch. Immer erstmal die Schuld beim Opfer suchen, vor allem wenn es eine Frau ist. Ausrotten wollen die uns alle. Und dann sollen wir auch noch schuld sein. Frau Trübner-Zecke. Früher haben Sie die geballte Macht der Kirche dafür gebraucht, aber heute? Frau Zecke. Heute kann auch jeder hergelaufene Kanacke. Verehrte Schwester. Gucken Sie doch mal, die Frauenhäuser, überfüllt sind die. Gar nicht zu reden von den Vergewaltigungen. Soweit ich weiß, ist Frau Bitterlich durchaus nicht vergewaltigt worden. Würden Sie jetzt also bitte auf die Frage antworten, ob sie eventuell drogenabhängig gewesen ist? Nein, nie. Es gibt bestimmte Krankheiten, die... Männer, Medizin, für die sind wir Krankheit. Kümmern Sie sich lieber darum, was die ihr zu trinken gegeben haben. Die wollen uns doch alle vergiften. Wann denn? Ja, kurz bevor es passiert ist. Da hat sie doch von diesem kleinen Macker das Glas gekriegt und runtergestürzt. Meinen Sie Richard Röhm? Halt, stopp, stopp. Stopp, die Kassette klemmt. Männer und Technik. Moment. So, jetzt. Jetzt können wir wieder. Bitte. Frau Trübner-Zecke. Eigentlich heißt er Sascha Pietz. Früher war der mal ein Liebesküken, bevor diesen Kinderschänder in die Hände gefallen ist. Der hat ihm doch den Floh ins Ohr gesetzt, diesen ganzen widerlichen Macho-Kram. Meinen Sie Herrn Wielack? Wen denn sonst? Ich kenne nämlich seine Mutter. Frau Wielack. Also wenn Sie nicht bald lernen, dass man einer Frau nicht ins Wort fällt, dann kriegen Sie nie was raus. Ich meine Frau Pietz. Ich habe mal eine Story über Arbeiterinnen im Ruhrgebiet gemacht für den Wochenspiegel. Ich bin dort nämlich Chefredakteurin für Frauenfragen. Was für ein Glas war das denn? Mein Gott, das war ein stinknormales Glas, so hoch wie die Tasse hier, geriffelt. Haben Sie gesehen, wo es danach geblieben ist? Was? Wieso? Ich nehme an, es stand auf dem Buffet oder sie hat es mit runtergerissen. Neben der Leiche lag nichts. Die Gläser, die ich eingepackt habe, die sahen anders aus. Das ist ja widerlich, wie Sie darüber reden. Ihr gefühlloser Rohling. Leichenpflaster an unseren Weg. Warum sind Sie eigentlich so... Sie haben bisher auch nicht gerade Betroffenheit verspürt. Ach ja, und das müsste ich wohl als Frau, was? Meistens heulen die Männer mehr, wenn ihnen gerade die beste Freundin weggestorben ist. Sie war doch Ihre beste Freundin, oder? Na ja, selbstverständlich. Ich habe sie entdeckt, habe sie gemacht. Ich habe damals dem Günther Messing empfohlen, sie bei Putz einzustellen. Konnte nicht ahnen, dass er sich so verändert. Was meinen Sie? Na, dass er sie loswerden wollte. Beatrice hat es heute Abend erzählt, kurz bevor sie... Schwein. Sagten Sie loswerden? Die hatte so ein Gefühl... Was denn für ein Gefühl? Na, er hat ihr gesagt, sie darf ab jetzt nur noch unter Pseudonym arbeiten. Und das ist natürlich eine Vernichtung. Ah. Naja, Sie verstehen das nicht. In unserem Beruf ist nämlich der Name das Allerwichtigste. Deshalb haben Sie sich auch gleich zwei davon gesichert, Frau Trübner-Zeckel. Und wie erklären Sie sich das? Wieso? Wieso ich? Ich hab doch wohl nichts zu erklären. Ich meine, glauben Sie, dass Frau Bitterlich Feinde gehabt hat? Ich aber natürlich. Beatrice war anarchisch, sie war respektlos. Ja, und das haben Männer natürlich überhaupt nicht gern. Was ist denn mit Feindinnen? Null, null, null. Noch Fragen? Kurz nach 11 parkte ich vor einer täuschend unechten Hollywoodburg in der Keithstraße Nummer 28. Direktion Delikte am Menschen und organisierte Kriminalität. Immer noch besser, als jetzt nach Hause und kalte Laken gerade ziehen. Herzlich willkommen zur Nachtschicht, Karin. Der Kaffee ist gerade fertig. Ach, Mimi, ich kann doch auch nichts dafür, dass hier keiner den Sabbat heiligt. Wenn ich religiös wäre, müsste ich mir sowieso einen anderen Job suchen. Wollen Sie eine Tasse? Oh, ja, danke. Ist Robert schon da? Mhm. Hat einen kleinen Ledermann im Schlepptau und sucht Baldrian. Ist er so aus dem Häuschen? Nee. Aber der Kleine flattert am ganzen Leibe. Geht auch ganz geduckt, obwohl er riesige Militärstiefel anhat, auf denen er gar nicht umkippen kann. Mhm. Diese schwarze Motorradjacke, die er anhat. Und diese gelb-roten Stoppeln, die ihm tapfer vom Köpfchen wegstehen. Also irgendwie sieht er aus wie im falschen Film. Ja, er riecht bestimmt wie ein Baby vom Baden. Sonst keiner da? Herr Wielock zufällig? Nein. Komm, gehen Sie durch, Sascha. Hauptkommissar Lietze haben Sie ja schon kennengelernt. Hm? Sascha? Das ist Sascha Pietz, alias Richard Röhm. Mhm. Wir Showleute arbeiten bekanntlich mit Künstlernamen, nicht wahr, Sascha? Aha, schön. Schön, dass wir jemanden haben, der in der Szene so richtig zu Hause ist. Was, Kobold? Können wir? Jawohl, Chef. Kommen Sie mit. Setzen Sie sich. Hey, hier lang. Sascha Pietz hatte natürlich keinerlei Schimmer, wer die Tote war. Er hatte rein zufällig neben ihr gestanden, als sie abgetaucht war. Na ja, nicht ganz, ne? Die hat mich angequatscht. Von wegen Fernsehen. Ich dachte ja, die wäre bei Putz, ne? Dieses Jugendmagazin, Radio. Denn Putz ist ja wichtig, ne? Wer Putz hat, hat Berlin. Jedenfalls hat der J mich da eingetrichtert. Ich meine, der Willi. Wielack für Freunde Willi. HJ hörte er offiziell nicht gern. Richard Röhm ist ja auch von Willi. Wirkt viriler, ne, als Sascha. Gesetzker geht's überhaupt auf Kerle. Hat ja mit Mädchenbands auch bloß Fops gemacht. Dreimal in zwei Jahren, ne? Jetzt hat er natürlich die Faxen dicke von der Weiber, ist ja klar. Und woher kannte er Sie denn? Einfach so. Aus dem Club. Hab mich gehört. Und jetzt bin ich seine letzte Hoffnung. Was wollte Frau Bitterlich sonst noch von Ihnen? Das weiß ich auch nicht. Vollgesülzt hat sie mich. Ob ich den und den kenne. Und so. Ich glaube, die wollte mich bloß anmachen, ne? Von wegen, sie steht jetzt auf Macho, war sie mal am Sülzen. Mann, was war die schlecht drauf, echt. Die war ja total... Ja? Nee. Nee, das sagt man nicht. Nur Mut. Wir sind fast alle erwachsen. Na ja, die war so fickrig. Gezappelt hat sie. Und Kohldampf geschoben. Mann, dauernd hat sie den Pfoten an den kalten Platten gehabt. Wenn sie sich nicht gerade die Nase geputzt hat. Sie meinen, sie hat diese Lachskanapés gegessen? Was das war, weiß ich nicht. Sah aus wie Fischbrötchen. Da war sie immer dran am Rumzubbeln. Damit das keiner sieht, ne? War ja noch nicht freigegeben, das Buffet. Überraschenderweise hatte die gierige junge Dame nichts getrunken. Jedenfalls wollte der junge Mann uns das unbedingt einreden. Routinehalber fragte ich nach Drogen. Er wirkte plötzlich erleichtert. Nee, damit habe ich nichts am Hut. Ich darf nur nicht mal trinken. Ich hab doch... Und wer von Ihnen hat in der Garderobe gekokst? Kokse? Was denn? Nun bohren Sie Ihren Kopf nicht gleich ins Linoleum, Herr Pietz. Mittel nicht wegen Betäubungsmitteln. Außer Sie haben etwas mit diesem Tod zu tun. Naja, die ganze Branche ist ja wohl drauf von irgendwas. Aber ich nicht. Und der Willi auch nicht, das weiß ich, der ist clean. Der muss bloß irgendwelche Tabletten einpfeifen. Wegen seinem Kreislauf oder sowas. Irgendwas mit Blocker. Metablocker oder wie die Dinger heißen. Wo ist HJ? Es gab alles keinen Sinn. Haben Sie meine Fluppe? Mein linker Nasenflügel tuckerte ganze Morse-Alphabete. Okay. Aber ich schob das auf diesen lächerlichen Pickel, der höchstens 3 Stunden alt sein konnte. Trotzdem wurde ich das Gefühl nicht los, irgendetwas überhört zu haben. Obwohl dieser schmächtige kleine Notkonfirmand überhaupt nichts zu sagen hatte. Nicht mal, wo sein Herr und Meister sein könnte, der immer noch nicht im Revier erschienen war. Der hat bestimmt zu tun. Mit den anderen Kerle. Oder was weiß ich. Ich weiß gar nicht, was jetzt passiert, wo die Promoparty im Marsch ist. Der sitzt jetzt bestimmt im Hotel und telefoniert rum. Wir wohnen ja alle da, ne? In diesem Turm an der Grenze. Und wo könnte er sonst sein? Weiß ich doch nicht. Er sagt mir ja sowieso nichts. Vielleicht hat er sich wieder zu seinen Nutten geflüchtet. Komm mal rüber. Hallo, Mädels. Hast du gehört? Ich habe die Butter nicht abgeräumt. Ist doch Zucker, Betty. Einfach ist weniger für unseren Clip. Aber du tickst wohl nicht richtig. Die ist tot wieder rein und gerade, wo wir sie braucht. Wir wollten mit ihr reden. Ich und Biggi und Regine, damit dieser Drecksack hier in Berlin kein Bein mehr auf die Erde kriegt. Und sein Wessi und Porter auch nicht. Ja, genau, und die Bitterlich hätte uns bei Putz gefeatured. Und dann wäre der abgemeldet gewesen, der Arsch. Ja. Ach, die Bitterlich, die hätte da nie mitgespielt. Das wäre das erste Mal, dass die einen Typen anbrennen lässt, bloß wegen ein paar Frauen. Na, den hättest du sowieso nicht gekriegt. Keine Chance. Und dann wäre sie so sauer gewesen, dass sie mitgemacht hätte. Ja. Falls sagte Regine, weißt du doch, vom Bauchspiel. Mhm. Die sind nämlich dicker. Und die hat den Wielack-Affen nämlich schon eingeheizt. Die hätte die Bitterlich rumgekriegt, dass sie ihn fertig macht mit Putz. Mhm. Aber verstehst du, er hat ja jetzt das alles im Arsch. Jetzt liegt die da oben im Bella und ist tot. Im Bella? Bella Vista? Ja. Mhm. Ja. Sag mal, war da zufällig eine Ärztin bei? Du kannst Fragen stellen, echt. Hast du ja was abgeschleppt? Die besseren Jahrgänge, wa? Mensch, da ist eine Frau ausgeknipst worden. Und unser Deal ist im Eimer. Und der fragt nach einer Flamme. Ja, sag mal, so kurze blonde Haare. Vielleicht Mitte 40. Regenmantel, genau. Und Figur wie... Regenmantel. Genau. Und ihn Zigarillo in der Fresse. Marke Lucky Luciano, wa? Ja, genau. Ja, Alter, du Miststück. Mann, Alter, die hätte am Outfit riechen können. Was? Wieso denn? Schwarze Serie, sag ich dir. Ganz schwarze. Direktion City. Oh, Mann. Das hält's im Kopf nicht aus, Mann. Oh, Es war 2:30, als Kobold und ich unsere Gebrauchtwagen ansteuerten, um endlich nach Hause zu fahren. Wilak war nicht aufgetaucht. Und was die beiden anderen Zeugen von sich gegeben hatten, war nicht beredt genug, um das Getucker meines Nasenflügels zu übertönen. Was halten Sie denn von Regine Trübner-Zecke? RTZ. Recycling total zwecklos. Kobold. Ich wollte nicht mal rauchen. Tja, wenn wir weiter solche Zeugen haben. Dann sehen wir so alt aus, wie wir sind. Also, setzen Sie morgen der PTU ein bisschen zu, damit die wenigstens die Fundstücke ein bisschen schneller zum Reden bringen. Dann steigen Sie von mir aus Ihrem kleinen Schützling allein aufs Dach. Aber hängen Sie das nicht an die große Glocke. Wir müssen diesen Manager haben. Jawohl, Chef. Sonja kümmert sich morgen um die Meldeämter. Es soll Leute geben, die nicht ordnungsgemäß gemeldet sind. Hören Sie auf, mich dauernd Chef zu nennen, Kobold. Wenn Sie aufhören, mich Kobold zu nennen, Chef. Also dann. Bis nachher. In Situationen wie dieser ist auch Reden total zwecklos. Es lenkt einen nur davon ab, dass man noch nicht genug Denken erledigt hat. Und dafür hatte ich in der Tat jede Menge Stoff. Tim, was machst denn du hier am Sonnabendmorgen? Du hast gestern wirklich genug Taler gemacht. Die Mark des Monats, stimmt. Los, bitte. Nehmen an. Also. 8:50 Uhr. Ami-Schlitten, Türkis. Die Autonummer hoch? Nee, das reicht schon. Mensch, Helga, die kein Leben, wa? Mhm. Wahrscheinlich hat der schon Schlange gestanden, als die ihren Arsch noch nicht aus der eigenen Kiste raus hatte, wa? So ungefähr. Mit 40 hatte ich auch noch Patex an den Finger. Hm? Und? Jetzt machst du eben hier den Sicherheitsdienst. Ist doch auch eine ehrliche Arbeit. Komm, ich wollte euch zum Frühstück einladen. Und wer bezahlt mir meinen Verdienstausfall? Nun, übertreib mir nicht. So viel hat er gestern auch nicht abgedrückt. Kick mal, Kitty ist fertig. Nur kiekse dir doch bloß mal an, Helga. Du musst nicht jedes Mal geringelte Augen kriegen, bloß weil eine schöne Frau auf dir zugeht. Hey, Kim. Was macht denn unser Baby? Da kommen wir gleich zu. Wer war denn der Gast eben in dem Swimmingpool? Neuer? Nee. Dieser Pop-Willi, den kannst du vergessen. Siehste, der kam mir doch gleich bekannt vor. Hatte der nicht früher einen dunkelgrünen Jaguar gehabt? Ja, genau. Ja, jetzt kann. Der Club, der kriegt Rabatt, weil er so ein Jungschit ist, wa? Ja, trau keinem unter 30. Du, der sitzt auf dem Pfennig, dass der Adler jault. Vielleicht nimmst du den nicht mal, Kim. Wieso? Na, wenn der Kim sieht mit ihrer Ledermontur, dann verdoppelt er vielleicht einen Einsatz. Der hat nämlich umgesattelt. Was? Macht jetzt auf kerlich und Leder und so. Rein geschäftlich. Hat sich ein neues Pferdchen besorgt aus der Dunkelkammer von irgendeiner Sauna in Wildwest-Ruhrpott oder so. Der macht jetzt die Mark für ihn, sagt er. Genau! Der war doch aus der Musikbranche, hm? Wunderbar, dann braucht man hier für den nicht mehr Sozialamt spielen. Ka, von wem? Der ist schon mit den Mädels auf die Schnauze gefallen, wo er vorher gemanagt hat. Eine Pleite nach die nächste. Aber mit den Kerle bringt er das auch nicht. Gestern Abend ist ihm doch glatt die Premiere geplatzt. Die Bella Vista ganz groß aufgemacht. Und plötzlich gibt seine Braut um. Und nach seinem Kerl hat kein Haar mehr gekräht. Ach, nun lass die doch mal ausschlafen. Da hat doch Zeit bis heute Abend, dass die uns sagt, wann der Termin ist. Nee, das meine ich nicht. Hier kommt der Papi ganz angeregt. Na, dann kannst du dir ja direkt sagen. Guten Morgen, Mädels. Moin. Du kommst ja wie bestellt, Karin. Oh. Halt mal. Ich kann noch nichts Genaues sagen. Ich muss noch ein paar Leute erreichen. Heute Abend reicht doch. Da haben wir Treffen. Mhm. Das könnte klappen. Aber jetzt brauche ich erstmal was von euch. Sag mal, sagt euch der Name Wilak etwas? Hans-Jürgen oder Hajot? Gott, fährt denn der für ein Wagen? Und wie sieht der aus? Ungefähr 30. Sieht aus wie aus der Männerburg ausgeschnitten. Klebrige Haare, schwitzt ständig. Ach, der Pop-Willi. Scheint ständig auf 180 zu sein. Na, kein Wunder. Der kriegt kein Geschäft auf der Reihe. Also, obwohl er ein Frühaufsteher zu sein scheint. Wo ist er denn hingefahren? Keine Ahnung. Na, dann kannst du auch mitkommen. Wir wollten gerade frühstücken gehen. Dann gehen wir eben ins Bella. Ja. Gema hat nämlich heute ihren Spendiertanga an. Sollte bei Ihnen jetzt irgendein kriminalistischer Riecher anfangen zu tuckern, weil Sie glauben, Sie hätten mich beim Verwickeln in Widersprüche ertappt, bloß weil ich Ihnen soeben aus rein sachlichen Gründen vorgeführt habe, dass es sehr wohl Menschen gibt, die ich duze, so darf ich Ihnen bescheinigen, dass Ihre Fantasielosigkeit der jener Behörden entspricht, die für Ihre Sicherheit zuständig sein sollen. Auch die werden von Leuten bevölkert, die nicht einmal im Traum darauf kämen, dass die Beziehung eines Mordkommissars weiblichen Geschlechts zu drei Bordsteinschwalben andere sein könnten als die, die man in diesem Beruf zu V-Leuten eben hat. Und das ist gut so, wie Sie noch erleben werden. Weniger gut war, dass Wielack erwartungsgemäß wieder nicht in seinem Zimmer im Hotel Bella Vista war, als ich, bevor wir zum Frühstückssaal hinauffuhren, an der Rezeption nachfragte. Dafür erfuhr ich allerdings erstens, dass Kim die BTMs kennt, zweitens, dass diese BTMs vor einem halben Jahr mit Wielack einen Mordskrach gehabt hatten, weil er das Management hingeschmissen hatte, drittens, dass sie derzeit dennoch versuchten, einen ursprünglich mit Wielack geplanten Videoclip zu produzieren und viertens, dass sie ein neues Stück aufgenommen hatten, das Kim besonders am Herzen lag und den anderen Mädels des Projekts Migräne ebenso. Geradezu unschön war, dass die unbestechliche Helga dank des unaufhörlichen Einsatzes meines trommelnden Nasenflügels und meiner Anstrengungen, diesen verdammten Pickel und seine mutmaßliche Herkunft zu vertuschen, meinem derzeit etwas unaufgeräumten Gefühlshaushalt auf die Spur kommen musste. Na, Glückwunsch, Karin. Knapp 50 und verknallt wie ein Teenie. Du machst mir ja richtig Hoffnung. Aber kannst du mir mal sagen, wieso das nur ausgerechnet ein Typ sein musste? Weil die wirklich heißen Bräute auch nicht gebündelt an der Ecke rumstehen. Also, Schluss jetzt. Also, ich gehe jetzt mal für kleine Mädchen. Ihr könnt ja schon mal unsere Aktion Z weiter besprechen, wa? Wann kannst du denn die Hofbahn so finden? Ja? An der Rezeption steht ein Herr für Sie. Wenn Sie sich beeilen, könnten Sie ihn noch erwischen. Ja, ich komme. I'm just a gift to the women of this world. I'm just a gift. Und deshalb bin ich die Einzige, die hier den Nachruf zu sprechen hat. Meinst du wirklich, dass du die richtigen Worte dafür findest, Gienchen? Gienchen? Günther Messing, ich bin nicht mehr dein Gienchen. Die Zeiten sind vorbei. Ja, ich weiß. Inzwischen muss es mindestens einer vom Fernsehen sein, damit du... Ach, lassen wir das. Aber ich frage dich noch mal. Meinst du, du findest die richtigen Worte? Ja, wer denn wohl sonst? Du glaubst wohl, ihr Männer könntet euch die Frauen noch unter den Nagel reißen, wenn sie tot sind, was? Ach, Regine. Nachdem ihr sie erfolgreich in den Tod getrieben habt. Regine, komm auf den Teppich. Mich wirst du nicht los. Aber ich weiß positiv, dass du Beatrice gestern Abend massiv bedroht hast. Ich habe ihr empfohlen, die Finger von diesem kleinen Musikmacho zu lassen. Sie muss doch nicht auch noch unbedingt Schwule missionieren. Ach, du wolltest sie loswerden. Gib das zu. Ja, ich gebe es zu. Ich habe ihr mitgeteilt, dass sie ab sofort unter Pseudonym arbeitet, dass jemand anders ihre Texte spricht. Weißt du, Regine, ich hatte einfach keinen Bock darauf, irgendwann nackt ausgezogen und mit einer sauren Gurke in der Hand Flugblätter von gut entbrannten Filmemacherinnen und eifersüchtigen Liebhaberinnen zu schmücken. Und über kurz oder lang wird das passiert, denn ich bin verantwortlich für das, was an Putz über den Sender geht. Feigling, ich verbiete dir so auf der Ehre, meiner verstorbenen Freundin herumzutrampeln. Regine, du glaubst doch nicht im Ernst, dass eine Beatrice Bitterlich sich umbringt, bloß weil sie merkt, dass ich mit ihrer Art nicht zufrieden bin. Sehr, sehr, sehr klug bemerkt. Ich vermute nicht im Ernst, dass sie sich umgebracht hat, lebenslustig wie sie war. Und außerdem war sie Journalistin aus Leidenschaft. Flott, wie du mit der Vergangenheitsform umgehst. Man könnte meinen, du hättest den Nachruf schon seit einiger Zeit in der Schublade. Günther Messing? Regine Trübner-Zecke. Du und ich und noch eine Menge anderer Leute wissen, dass ihre Leidenschaft sich an Frischfleisch fürs Bett erschöpft hat. Ja, logisch. Ihr seid was Gott erschöpfend, ihr Männer, vor allem, wenn ihr leidenschaftlich sein sollt. Du weißt, dass sie verhasst war. Und zwar vor allem bei Frauen. Und ich an deiner Stelle würde darüber heute Abend, wenn du in Gottes Namen deinen in Nachruf... In Gottes Namen? Bestimmt nicht. Also verkneif dir lieber die Spekulation darüber, wer sie umgebracht haben könnte. Also wenn Beatrice einer Frau einen reingewirkt hat, dann war das sehr berechtigt. Ach ja? Ich bin gar nicht sicher, ob du diese Affäre mit diesem Hamburger Fernsehfritzen da auch so berechtigt findest. Da hat sie dir ja ziemlich einen reingewirkt, nicht wahr? Meine Liebe. Tja, falls wirklich jemand sie umgebracht hat, dann wird die Polizei sich sicher bald auf die Suche nach Motiven machen. Günther, du sagst mir jetzt sofort, was du mir anhängen willst. Ich kann mich bremsen. Denk doch mal nach zur Abwechslung. Denk mal an Fernsehen und wie scharf ihr beide darauf wart. Günther, sag jetzt, was das heißen soll, sonst kann ich nicht versprechen, dass ich meinen Mund halte, wenn man bei mir nach deinem Motivfragen kommt. Was willst du denn dann erzählen? Dass ich sie rausschmeißen wollte oder was sonst? Sonst steht fest, dass es nicht besonders schwer ist, eine kranke Frau umzubringen. Guten Morgen, Herr Wielack. Wie schön, dass ich Sie auch mal zu sehen bekomme. Ja, Sie müssen entschuldigen, als Manager hat man alle Hände voll zu tun, wenn einem so etwas dazwischen kommt. Ich kann im Moment nicht. Sie werden müssen. Ich schlage vor, Sie kommen heute Nachmittag um 4 ins Revier. Wir haben da noch ein paar technische Fragen. 4. Augenblick mal. 3:30. 3:30 wäre mir lieber. In Ordnung. Eine ganz eilige Frage noch, Herr Wielack. Warum haben wir in der Wodkaflasche eigentlich keinen Wodka gefunden? Wissen Sie, gnädige Frau, man hat so seinen Kummer mit Personal, nicht? Ich möchte gerade dieses Thema gern so diskret wie möglich behandeln, nicht wahr? Man hat ja schnell einen Ruf als Alkoholiker weg, gerade in unserer Branche. Und Röhm ist doch noch so jung. Sie verstehen. Ja. Ich verstand, was Wielack erzählen wollte. Und freute mich darauf, ihm nachher aus der schweißglänzenden Nase zu ziehen, was ich hören wollte. Cheers. Das hättest du mich auch am Telefon fragen können, Detlef. Fuck you. Dafür muss man nicht in eine Edelmensa am tiefsten Kreuzberg fahren. Nein, das meine ich doch nicht. Larry, du verstehst... Listen to that bullshit. Kalbsleber in Himbeeressig. Du verstehst das falsch, Larry. Oder hast du lieber Lammnüsse mit Knoblauchschlagsahne? Ich mache mir Sorgen um Sascha. Und ich möchte, dass du mir hilfst. Sascha? Ja, Richard Röhm. Aber sag's nicht weiter. Good old Detlef. Mother Earth, statt dass du ihn einfach flachlegst. Larry, bitte. Achso, du bist ja im Dienst. Nix Erotik Light. Dienst ist Dienst und... Sex ist Sex. Wo finde ich ihn? That's okay. Er ist bestimmt mit HJ unterwegs und der wird ihn nicht aus den Augen lassen. Muss doch sehen, dass er seine Tournee wieder flott kriegt. Larry, wenn ich mich nicht irre, hat der Sascha gestern Abend die Hosen gestrichen voll. Und Wielack ist nicht der Typ, der mich auch nur einen Topfkratzer abkaufen würde. Ich muss wissen, was dahinter steckt. Und du kennst sie beide. Okay. Go ahead. Seit wann arbeitest du für Wielack? Fast 2 Jahre. Ich kannte ihn schon, als er mit Musik noch gar nichts zu tun hatte. Er hatte einen Videofirma und er wollte ganz groß einsteigen ins Kabelgeschäft. Und? HJ will immer ganz groß einsteigen. Leider ist er nicht der geniale Organizer. Deshalb fällt er immer ganz groß auf die Nase. Die Cable-Tycoons haben ihre Millionen jemand anders in den Arsch gesteckt. Und hat er zum ersten Mal pleite gemacht. Also ist er schwer verschuldet? Hey, wait a second. Klar ist er verschuldet. Who isn't in the plastic industry? HJ hat seine Mutter geplündert. Aha, reiche Eltern. Not at all, kleine Leute. Der Vater ist lange tot, abgehauen. I don't know. Die Mutter ist so, die dreht jeden Pfennig um und hatte was, wie sagt ihr, auf der Kant. Okay. Und damit hat er seine Schulden bezahlt. Oh, Detlef, don't be ridiculous. Er hat eine Künstler- und Konzertagentur aufgemacht damit. Das war ideal getimt. Diese neuen Wilden hatten gerade abgeräumt. Wer? Na, diese Maler, you must know that. Das ist doch groß durch die Presse gegangen. Ein paar frustrierte Maler hatten den Pinsel Fandango erfunden. Den was? Yeah. Du nimmst ein paar Töpfe Farbe, passibly ungemischt, und dann bewegst du dich damit über die Leinwand. Ja, deshalb sind die Bilder so groß, die treffen so schlecht. It's not easy, you know? Weil du musst zur selben Zeit versuchen, dich gegen den Rhythmus von der Musik zu bewegen, die dazu läuft. Ja, verstehe. Ja. Und genau die Musik hat Wieler geliefert. Hey, he's got it. Aber nur kurz. Richtig losgelegt haben nur die BTMs, aber die waren die falsche Besetzung für HJ. Die sind nämlich wirklich good. I mean real good. Wieso waren sie dann eine Pleite? Weil HJ keine Ahnung von Musik hat und weil er bloß abzocken will. Dasselbe macht er jetzt mit deinem kleinen Sorgenkind, mit diesem Little Hooker. Und woher hat er das Geld? Sowas kostet doch Investitionen, oder? No idea, aber er ist jetzt angestellt bei der CES, Communications Entertainment Show Company. Na dann. Und Detlef, you're just too naive. Der ist pro forma da, der kriegt da den tiefsten Bürobotenlohn, gerade so viel, dass er nicht gepfändet werden kann. Und dafür darf er Vera W. Jansen zuarbeiten. She's great, aber für einen Mann wie HJ ein rotes Tuch. Bezahlt die CES ihm auch so Anzüge vom Falsch? Bestimmt nicht. Und woher hat er die? Nobody knows that. Könnte er irgendwo einen Mäzen sitzen haben? Hat er ihm auch sein Sexlife bezahlt? Muss er das denn schon bezahlen? Oh, Detlef, du hast ihn doch nicht für einen von uns gehalten. Der rennt zu Nutten. Für meinen Geschmack ist der Homophobia itself, auch wenn er gerade dauernd in der Subkultur rummacht. Ich kenne niemanden, der dem zutrauen würde, schwul zu sein. Und Sascha? Außer Wielack kommt keiner an den ran. Und er behandelt den wie seine, wie heißt das Ding? Frau 2, right? Fuck you, Detlef. Holt's aus ihm raus, but beware of that little hook. Du bist doch zu blöd, um ein gelbes Loch in den Schnee zu pinkeln. Wieso das denn? Was fällt dir ein, hier im T-Shirt und mit Lockenköpfchen zu erscheinen? Wir machen PR, du Idiot. Was willst du denn? Du hast gesagt, wir fahren nach im Radio. Da guckt doch keiner. Sieht kein Mensch her, ob ich NATO-Stiefel an den Füßen habe oder Bäckertreter. Du, pass mal auf. Ich hab dir nicht aus Jux und Dollerei dieses Image verpasst. Du musst den Kerl nicht bloß mimen, wenn's dir in den Kram passt. Du musst der Kerl werden. So wie du aussiehst, glaubt ja kein Mensch deine Gigs. Wenn die dann noch rauskriegen, dass du in Wirklichkeit Pietz heißt, und das kriegen die raus, da kannst du Gift drauf nehmen. Wenn bloß, weil deine stolze Mama die Story in der Regenbogenpresse vertickt, bist du weg vom Fenster. Bist du Sascha Pieps für die und aus. Ich pass auf, Willi! Scheiße. Hey, Willi, was hast du denn? Ja, richtig dankbar sein, dass du nicht gleich im Fummel aufgekreuzt bist. Ich sag dir eins, der Weichlichkeitswahn, der ist nicht mehr angesagt. Was heute geht, das sind Kerle. K-I-R-L-E. Merkt ihr das? Sonst buchstabier ich's dir auf den Arsch. Ich hab die unter Vertrag. Du machst, was ich sage. Wenn du das nicht bald schnallst, ist es aus. Abspann, Ende! Sag mal, Willi, was war denn da eigentlich drin gestern Abend? Wovon redest du? Na klar, was du mich gegeben hast. Ich weiß wirklich nicht, wovon du redest. Was du mich immer gibst. Weiße doch, Mensch. Pass mal auf, du kleiner Zuckerarsch. Es ist entschieden gesünder für alle Beteiligten, wenn du irgendwelche eventuellen Gläser ganz schnell vergisst. Haben wir uns verstanden? Mein Doktor, ich bin doch... Ich meine, ich darf doch nichts. Du darfst vor allem eins. Und das ist nicht vergessen, dass du selber mit drin steckst. Und zwar bis zum Hals. Und vergiss auch deine liebe Mama nicht. Denn wenn die erfährt... telefonieren da. Ich habe interessante Neuigkeiten über Wielak. Ja. Es gibt Zeiten, da ist das Telefon die einzige Möglichkeit, sich ein Gefühl von Aktivität zu verschaffen. Seit einer Stunde saß ich in meinem Büro. Seit einer halben saß auch Schade in ihrem. Und gemeinsam blockierten wir die beiden Leitungen, die für unsere Zimmerflucht vorgesehen sind. Sonja Schade ist Oberkommissar. Die beiden Hauptkommissare Detlef Robold und Lothar Fritz waren unterwegs. Es war Samstagnachmittag und wir hatten seit gestern Abend einen Fall, obwohl eigentlich ein dienstfreies Wochenende geplant war. Meines Wissens ist das einzige anarchische Element an Verbrechen. Sie halten sich nicht an Dienstpläne. Der Rest ist eine Frage der Definition, sagt... Ach, ist ja auch egal. Gestern Abend war Beatrice Bitterlich, Redakteurin des Jugendmagazins Putz beim Sender West-Berlin, nach dem Leeren eines Glases direkt neben dem kalten Buffet tot umgefallen. Das Glas hatte sie angeblich Richard Röhm aus der Hand gerissen. Der sollte eigentlich der Star des Abends sein. Sein Manager, ein gewisser Hans-Jürgen Wielak, für Freunde Willi, für Feinde HJ, und seine Plattenfirma CES gaben eine Promotion-Party für ihn und seine neue Band, die Kerle. Röhm selbst war alles andere als ein Kerl, obwohl er sich alle Mühe gab, das Kerlchen, das er wirklich war, hinter Leder- und NATO-Stiefeln zu verstecken. Er hatte Roberts sämtliche Beschützerinstinkte alarmiert. Dieser nervöse Manager dagegen hatte sich bisher jedem Gesprächswunsch zu entziehen verstanden. Jetzt wartete ich schon wieder, seit einer Dreiviertelstunde auf ihn. Die Vernehmung von Frau Bitterlichs bester Freundin Regine Trübner-Zecke hatte auch kaum mehr als eine Welle gegenaufklärerischer Ressentiments erbracht. Vermutlich wird auch mein Gespräch mit dem Chefredakteur Günter Messing heute Abend nicht mehr hergeben. Und danach könnte ich vielleicht doch noch ein Stück privat leben. Ich könnte Klaus, Jalta, doch noch treffen in dieser Potsdam. Und wenn das irgendwie albern wird, dann habe ich eben bloß ganz dienstlich bloß diese BTMs gesucht. Wieso tuckert diese verdammte Nase jetzt schon wieder Morsealphabete? Die BTMs sind doch harmlose Nebenfiguren. Vier kleine Mädchen, die auch Musik machen. Zeuginnen vielleicht, mehr nicht. Oder doch? Ach, Quatsch. Das ist bloß dieser Pickel, was da tuckert, dieser Rückfall in deiner eigenen ersten Pubertätspöps. Sowieso Blödsinn, diese ganze Affäre mit diesem jungen Mann. Womöglich besitzt er Häuser. Nun, ich will ja nicht mit seinem Häuserkampf ins... Oh, Lize, reiß dich zusammen. Du wirst jetzt die uniformierte Bereitschaft City anrufen, herausfinden, wann der Chef da sein 20-jähriges Dienstjubiläum feiert und dann wirst du dafür sorgen, dass der Alkoholspiegel noch um einige Grade höher ist an jedem Nachmittag. Und dann wirst du die Migräne anrufen und durchgeben, wann die Aktionszeit steigen kann, unbehelligt von jeder uniformierten Bereitschaft. Das hat zwar alles nichts mit diesem Fall hier zu tun, jedenfalls nicht direkt, nur dass der Herr Manager Schmierlapp, Wielack, auch zu Kittys Kundschaft gehört und die wiederum zu Migräne gehört. Aber was soll's? Es macht mir einfach Spaß, hin und wieder Sand ins... Naja, und wenn man damit der hart arbeitenden Bevölkerung... Na also jetzt hör aber auf, Lize. Wir wollen nicht melodramatisch werden. Wir wollen einfach in aller peinlichen Schlichtheit zugeben... Dein bescheidener Beitrag zur Aktion Z ist momentan das Einzige, was du erfolgreich anpacken kannst. Eine ganze Kiste. Ja, aber das ist doch das Mindeste. Sagen Sie meine allerherzlichsten Glückwünsche. Ich wäre wirklich gern selbst dabei. Aber ja, gleichfalls. Vielen Dank. Wiederhören. Wielack ist nur bei seiner Mutter gemeldet, in Tempelhof. Aber da geht keiner ran. Was jetzt? Jetzt trinken wir erstmal Kaffee und rauchen eine. Mimi Jakob, Schreibkraft und Seele des M13. Wir sind zuständig für Delikte am Menschen. Im Volksmund Mord, Totschlag, Vergewaltigung und so weiter. Auch Brandstiftung. Die beiden letzteren schieden in diesem Fall aus. Aber ob Mord oder Totschlag vorlag, war noch nicht klar. Nicht einmal das. Mit welchem Motiv denn? Dass Wielack dauernd den Unfassbaren spielte, das machte ihn zwar verdächtig, aber die meisten Menschen meiden Kontakt mit der Polizei. Außerdem hätte ihm Frau Bitterlich nützlich sein können. Sie hätte Werbung für seine Band machen können, oder? Wir wussten inzwischen, dass sie Diabetikerin gewesen war. Hoffentlich bringt Robert die polizeitechnische Untersuchungsstelle auf Trab. Wir müssen wissen, was in diesem Glas war. Und wenn es wirklich Röhm selbst hätte leeren sollen? Das ist doch noch absurder. Man bringt doch nicht ausgerechnet das Goldgelchen um, das einem die goldenen Eier legen soll. Ey, hör mal, Willi. Was muss ich denn jetzt dabei sein, wo du mit Vera redest? Ich bin doch unter euch. Ich hab jetzt weitergehen sollen. Du bleibst hier. Oh! Willi Wielack und sein kleiner Ledermann. Was soll das denn heißen? Damit wir uns über eins klar sind, Vera W. Jansen. Es wird Zeit, dass du mir gegenüber einen anderen Ton anschlägst. Röhm ist ein Pferdchen aus meinem Stall. Die CES kriegt Prozente für Promotion und Vertrieb. Und sonst gar nichts. Ich habe heute Nacht ein neues Schnauze, ein neues PR-Konzept entwickelt. Ach, du bist ja erstaunlich schnell. Oder warst du darauf schon vorbereitet? Wir werden heute Abend in diesem Frauenchor bei Putz mitsingen. Wir? Röhm. Ich muss mal, Willi. Na, dann geh schon. Als nächstes kommen wir mit einem neuen Slogan. Richard Röhm und die Kerle. Der mordsmäßig neue Sound. Du schreckst wohl vor nichts zurück, was? Komm mir nicht mit Gefühlsduseleien. Na, warum nicht gleich Klartext? Mörderische Musik. Vera, ich warne dich zum letzten Mal. Es ist nicht nur mir bekannt, dass diese Bitterlich auf deiner persönlichen Shitliste stand. Also, Du wirst mir ein paar Interviews besorgen, Fernsehen, Teenie-Presse und so weiter. Ich teste deinen Slogan an. Ist dir klar, dass du uns allen damit die Kripo auf die Hacken ziehst? Ich habe mir auch darüber Gedanken gemacht. Ach, manchmal kam er abends nach Hause und machte sich keinen Drink, sondern Gedanken. Kam auch mal vor. Ein Teil unserer Promotion wird darin bestehen, die Bullen auf die richtige Schiene zu setzen. Und die wäre? Oh, da gibt's einiges. Erstens wissen wir noch gar nicht, wieso diese kleine Kratze ist. Richtig. Vielleicht hatte sie ein schwaches Herz. Wie du? Und weil unser Röhm hier nicht mit ihr ins Bett wollte, ist es ihr endgültig gebrochen. Zweitens war sie unbeliebt. Also, wer hatte ein Motiv? Tja, Vera, da kämst du dann auch in Frage. Und Günther Messing. Und? Und drittens gibt es eine Menge Leute, die mich unten halten wollen. Du warst immer neidisch, weil ich die besseren PR-Ideen hatte. Mordsgute, wie man sieht. Dass du damals gleich noch vermasselt hast, dass wir die BTMs unter Vertrag nehmen, das ist dir wohl entfallen. Durchaus nicht, Gnädigste. Und damit sind sie auch im Visier. Und das werden sie heute Abend bei Putz allen klar machen. Bescheuert, wie die sind. Es wird dir nicht schwerfallen, an der richtigen Stelle den Verdacht zu lancieren, dass sie einen Racheakt gegen mich geplant haben könnten. Hm. Ist ein bisschen unlogisch, nicht? Wer weiß. Sie hätten dein Pferdchen umgelegt, aber nicht die Bitterlich. Wer weiß, ob sie das nicht auch vorhatten. Mutter, ich bin's. Du, ich bin noch unterwegs. War eben bei der PTU. Handelsübliche Drogen können wir ausschließen. Die waren bloß auf diesem Spiegel. Ja, genau, guck's. Die Lachsbrötchen waren koscher. In der Flasche mit diesen komischen Buchstaben war tatsächlich... Was? Ja, ja, vielen Dank. Ich weiß, dass das kürbisch war. Ja. Jedenfalls Wodka war keiner drin. Du, das ehemalige Glas wird morgen analysiert sein. Ich fahre jetzt mal zu dem Vertrieb von diesem russischen Wodka nach Steglitz und dann zu den Eltern von den vier Rockmädels nach Neukölln, ne? Ja, ja, ja, ist okay. Nein, noch nicht. Ja, da habe ich vergessen. Ach nee. Ist ja interessant, Mensch. Ja. Ja, ist in Ordnung, du. Pass auf. Ich komme danach in die Kaltstraße, ne? Ja, später Abend nehme ich an, ne? Okay, in Ordnung. Tschüss. Ach nee, das ist hier drin. Meine Damen und Herren, der Sender West-Berlin brachte Ihnen Nachrichten. Über Verkehrsbehinderungen liegen uns keine Angaben vor. Die nächsten Meldungen hören Sie um 19.30 Uhr über SWB 1 und 3. Abschließend die Zeit, es ist 18 Uhr und 36 Minuten. SWB 2, Putz, Putz, Putz. Das Magazin für posturbanen Zeitgeist. Einen wunderschönen guten Abend, Leute. Normalerweise die heißeste Sendung zu dieser Zeit in dieser Stadt, aber heute leider, und wie ihr vielleicht schon gehört habt, aus einem tragischen Anlass. Schmaus, aus Krimis. Jetzt könnte es sein, dass es eine von uns getroffen hat. Mitten aus dem Leben gerissen. Wir sind dran. Deshalb heute Abend ein Special mit Studiogästen. Richard Röhm ist hier. Die BTMs und bevor gleich Regine Trübner-Zecke von Nachruf spricht, erstmal ein bisschen Musik. Die BTMs und ihr neuestes Stück. Good Girls! Helga! Helga! Schlaf nicht ein da! Hör mal! Wie spät ist denn, Kitty? Viertel vor sieben! Ja, also. Die restliche Rede ist sowieso nicht pünktlich. Stimmt. Da kannst du auch manchmal Kopfschmerzen von kriegen. Was sagst du? Ich sage, dass die Mädels nie pünktlich sind. Quark. Kopfschmerzen müssen die anderen kriegen. Die, wo uns Wäsche haben wollen, von wem Tierjagdenstraße soll sauber werden. Daher der Name. Was sagst du? Ich sage, daher der Name. Welcher Name? Migräne. genau. War doch eine gute Idee, was? Du, ich glaube, da kommt Kim. Was? Ich sehe Kim hier. Hey! Kim! Hast du die Dinger? Ja, ich hab die T-Shirts. Mach mir schnell den Radio an, da kommt dann über Kani ihre Leiche. SWB 2 bei 93 irgendwo. Ist das Kim? Na klar. Hast du das nicht gehört? Nee, Mann, ich höre hier nicht. Du hast dein Oropax wohl auch dauernd in den Ohren, ne? Was ist mit deinen Ohren? Hey, das ist unser Stücke. Nur mal ein bisschen lauter. Was ist denn das für ein Krawalder? Ich Helga wieder in der Wanne? Das ist unser Stücke, Helga. Hör mal, die haben das wirklich gemacht. Ich verstehe keinen Ton bei dem Krach. I'm out. Fuck your ethics. I don't care. Fuck your ethics. Oh, Scheiße, Mann. Er hat Karin angerufen? Ach, Mensch, ja. Hatte ich ganz vergessen, Kim. Montag. Montag? Mann, das sind ja bloß noch 2 Tage. Was sind 2 Tage? Das unser süßer Kleider Zeppelin steigt. Ja, willst du was Schwarzes? Nee, zu einer Beerdigung, da gibt man mal was Jugendlicheres, ne? Nehmen Sie Jirin, das hebt ihn. Mit dem kannst du bei mir nicht mehr werden in mein Alter. Oh, oh. Jetzt. Wenn du... Warte mal die Brust aus. Ja, sehr. Zum Weibe gehst. Und wie geht es weiter? Ach, na, hinten auf dem Rücken. Dreh dich doch mal um, Helga. Bis jetzt. Gut, wa? Tja, Richard, du hast sie wohl als letzter lebend gesehen. Wie war das denn? Ach nee. War? Da ist er ja. Kam so im Gespräch, ne? Und jedenfalls hat sie mich gerade eingeladen auf die Talkshow, wo sie jetzt machen wollte als nächstes, ne? Also Fernsehen. Hat sie wohl gerade klar gemacht, sagt sie, beste Sendezeit, alles, ne? Naja, und wie sie so neben mir steht, da plötzlich gibt's um, ne? Und was auch nicht. Ah, scheiß Tunnel. Scheiß Bundesallee. Mensch, ich dreh um. Ich will ihn jetzt nach Steglitz. Erst den Little Hooker. Was heißt das überhaupt? Es beruhigte mich, dass wenigstens Robert sich diese 4 BTMs vorknöpfte. Vielleicht konnte er über sie auch Wilaks Wohnung in Erfahrung bringen. Auch dass Schade und Fritz die Fleißaufgaben erledigten und mir Zeit zum Nachdenken verschafften, war ungemein beruhigend. Beunruhigend war nur, dass ich immer noch nicht einmal wusste, was Beatrice Peterlis Tod verursacht hat. Aber die Gerichtsmedizin und die polizeitechnische Untersuchungsstelle hatten auf Wochenendroutine geschaltet. Fest stand nur, Diabetiker vertragen nicht alles, was in ihren Stoffwechsel gerät. Aber was war da reingeraten? Und wer wusste überhaupt von dieser Zuckersache? Und wer hatte ein wirkliches Motiv, sich das Wissen zunutze zu machen? Und das Kaliber für die Planung eines vielleicht wirklich mal perfekten Mordes. Ich sah auf die Uhr. In 10 Minuten durfte ich das Fragen-ohne-Antwort-Spiel unterbrechen und diesen Messing im Sender West-Berlin treffen, ihren Chef. Ich nutzte die Wartezeit, um einen befreundeten Internisten auszufragen und dabei im Spiegel meine Nase in scharfen Augenschein zu nehmen. Sie piekte, aber dieser Pickel war verschwunden. Sagen Sie, die Studiogäste, die eben bei diesem Jugendmagazin waren, kommen die hier raus? Putz, meinen Sie? Ja. Warten Sie mal. Ah, gucken Sie mal da drüben. Herr Messing steht da. Ja, vielen Dank. Danke. Bitte. So, wir waren da am Falschmann. Günther Messing, es ist eine verdammte Schweinerei, dass du bloß ein einziges Stück von uns gespielt hast. Aber von diesem bescheuerten Tussi... Sag mal, sonst hast du keine Probleme, was? Meine Probleme, die gehen nicht in feuchten... Guten Abend, Herr Inspektor. Wie war doch gleich der werte Name? Kobold, nicht? Ja, Sie sind nah dran. Am Herzinfarkt. Wie war's auf dem Revier? Und Sie sind vermutlich Herr Messing, ja, Kobold? Tja, haben Sie denn schon eine Spur? Ich meine, wissen Sie schon, wer es war? Wie man's nimmt. Ich habe eben zufällig Ihre Sendung gehört, Herr Messing, und ich habe da 2, 3 Fragen, Beatrice Bitterlich, betreffen. Bitte. Na ja, dann können wir schon warten mal. Sie einen kleinen Moment, vielleicht können Sie mir auch helfen. Geh mal pinkeln. Halt, Röhm! Ach, Moment, das ist in Ordnung. So viel Zeit muss sein. Augenblick mal, ich... Ah, so was Blödes. Ich muss mein Notizbuch im Auto haben. Haben Sie einen Augenblick Zeit, ja? Ich... Geht ganz schnell! Hey, hier! Ja, haben Sie ja wenigstens kapiert. Schnell, Mann! Ja, los, komm! Erklären Sie mir noch irgendwann, was Sie vorhaben? Soll ich irgendwo hinfahren, wo man reden kann, Junge? Nee. Hier ist gut. Das Auto kennt er nicht. Einfach fahren. Das Telefon da, das kannst du nehmen. Hast du schon mal einen schwulen Bullen gesehen? Schnauze. Sag mal, brauchst du was? Ja, ein Taschentuch. Vera? Herr Wielak, ich muss dringend an meinen Schreibtisch. Bist du 10 Minuten noch da? Ja. Gott, wie viele Taschentücher brauchst du denn noch? Die sind übrigens von Titti. Na also, kann mir wenigstens keiner nachsagen, ich nehm's vom Lebendigen. Was hast du dem Kleinen eigentlich getan, dass der abhaut? Das Glas. Der hat das Glas verschwinden lassen. Das wär's gewesen. Ja, was war denn das für ein Glas? Na, was er mich immer gibt. Mit dazu aussieht, dass ich ein echter Kerl bin, verstehen Sie? Nee, noch nicht. Mann, ey. Was ein echter Kerl ist, der trinkt. Und der trinkt auch kein Shampoos, wie das geht zu ihm ist. Der trinkt was Hartes aus dem Wasserglas. Whisky oder Wodka oder wie die Dinger heißen. Mhm. Und das Glas hat er Ihnen gebracht und Beatrice Bitterlich hat es Ihnen weggerissen und leer getrunken. Volle Radelle. Gegrapscht hat's, als wär's auf mein Zug, echt. Und was war da drin? Das weiß ich ja eben nicht. Aber da war was drin. Denn sonst hätte er nicht so einen Larry gemacht heute Morgen. Und wegen wenn ein Glas da gewesen und so. Ja, und weiter? Sie müssen mich verstecken. Yeah. gespielt habe. Wie ist der Jansen noch da? Und der den zum Singen kriegt, bin ich geliefert. Ja. Vera, ist mein Büro offen? Mein Gott, was ist denn mit dir los? Nichts. Du brauchst einen Arzt. Ich muss bloß an meine Tabletten. Ja. Ich weiß doch genau, dass ich mich da reingelegt. Wer klaut denn? Oh! Scheiße! Wüsste, braucht ich Larry nicht. Also schwul ist dein Ringeltäubchen, ja? Und eigentlich trägt er lieber Chanel-Kostüme, ist das so? Schnauze! Gerade eben platzt dein Monopol auf ihn, ja? Oh, ruf an! Larry? Oder vielleicht besser die Kripo? Meine Nerven. Mit der Schmiere ist er doch abgehauen. Ach, so ist das. Etwa mit diesem überaus charmanten und gut aussehenden Kommissar? Ruf an, verdammt nochmal! Ja. Ja. Vielleicht. Vielleicht. Hätte ich doch sanfter. Sie vielleicht doch sanfter anfassen. Heute Morgen. Oh. Hätte er mich gleich. Die ganze Story. Ist der sowieso zu blöde für. Das weiß der schon. Dieser Ringelpiet von richtigen Männern. Oh, muss den finden. Bevor, muss ich dem nochmal sagen, seine arme Mama in Herne. Herne. Larry sagt, er kann sich erst ab 10 drum kümmern. Früher geht sowieso kein Mensch auf die Zähne. Lahmarsch! Sag mal, wusstest du, dass Larry den kennt? Kommissar? Bist du bescheuert? Und wieso fragst du ihn dann nicht nach der Adresse von dem Arsch? Wir treffen uns im Funkhaus bei Nacht. Wir sind auf Sendung Liebling gebracht. Schlangenfraß. Komm mit dir, muss nicht immer Wopper sein. Sag mal, wusstest du das mit Beatrice und mit die Talkshow? Was denn? Na, was der Römer gequakt hat. Davon höre ich jetzt zum ersten Mal. Ich wäre die Erste, die davon erfahren hätte. Ich dachte, ein Job hätte es auch von dir. So, nun mal los. Ich hab Schere und Papier dabei. Ihr habt hoffentlich Kleber. Und ein Stempel. Psst, leise, Mann. Wo kriegen wir den Buchstaben her? Hier. Ja. Was? Die Speisekarte? Mann, jetzt mach doch mal einen Schalldämpfer auf. Hast du auch rausgezählt? Reicht einer? Reicht. Fehlen nur 3 Buchstaben, aber die können wir malen. Habt ihr das habt ihr den Vertrag dabei? Logo hab ich verfasst. Ist das eigentlich die neue Masche, dass die Polizei die Leute kidnappt, mit denen sie reden will? Nennen Sie das etwa Kidnapping, wenn ich vorschlage, dass wir uns auch beim Essen unterhalten können? Ihr Kollege hat vorhin einen ziemlich rasanten Abgang mit Richard Röhm gehabt. Ach ja? Na ja, vielleicht hatten die auch Hunger. Wielack zumindest hätte er Bescheid sagen können. Da könnten Sie recht haben. Ugh. Sind die von Frau Bitterlich? Die Papiertaschentücher? Nee. Die hat Wielack getränkt. Titi hat ihre immer sofort weggeschmissen. Die hatte panische Angst vor Bazillen. Erkältet? Und wie? Den totalen Rotzkopf hatte sie gestern. Ein Schiss, dass sie noch Fieber kriegt und nicht zu dieser Promoparty kann. War sie so ein Partygirl? Hm. Mehr Gruppi-Typ. In dubio pro homo, könnte man sagen. Auch wenn es grammatisch in den Ohren quietscht. Das Betriebsklima war ja wohl nicht das Beste. Ich sag's Ihnen lieber, bevor es jemand anders tut. Wir hatten gestern tierischen Krach, Sie und ich. Die ist mir nur noch auf den Keks gegangen. Sie ist, war einfach eine Klatschtante. Nix gegen Klatsch. Wo er hinpasst. Unser Eins lebt davon. Unser Eins auch. Wo hat sie aufbewahrt? Was? Das Insulin, die Spritzen. Sie wissen das auch? Sie etwa nicht? Bis heute Morgen nicht, nee. Und wer wusste es sonst? Regine. Ist das Frau Trübner Zicke? Mhm. Ach, kommen Sie, geben wir der Kantine eine Chance, hm? Sagen Sie das bloß nicht laut. Unsere hier heißt nämlich nicht Kantine, sondern SWB Telebar und Lokanda. Hoffentlich schmeckt es dann nicht auch so. Natürlich tat es das doch. Der Vogel, an dem ich herumlagte, schien zu Fuß aus einer westdeutschen Hühnerfarm in den Herd gelangt zu sein. Und was sonst noch hinter den Plexiglasklappen an der Selbstbedienungstheke vor sich hintrocknete, war das traurige Ergebnis eines Kompromisses zwischen vegetarischer Revolution und kriminellem Beschaffungskalkül. Meine Wut, dass ich Wielack knapp verpasst und Robert ihn einfach stehen gelassen hatte, wurde allerdings schlagartig unterbrochen durch den ziemlich hastigen Aufbruch von 5 Personen weiblichen Geschlechts. Kaum, dass Messing und ich diese Kantine betreten hatten. Und wie fanden Sie den Abgang eben? Die BTMs und Regine? Mhm. Ja. Regine kann mich nicht besonders gut leiden. Die 4 Mädchen hätten ruhig ein bisschen freundlicher sein können. Warum kann Frau Zecke sie nicht leiden? Kennen Sie sie näher? Früher mal. Und es ist wirklich eine uralte Beziehungskiste. Aus grauer Vorzeit. Sie ist einfach abonniert auf Konkurrenz und Eifersucht. Ist sie neidisch auf ihren Job? Haben Sie die Stimme mal gehört? Nicht persönlich bisher. Was meinen Sie mit der Stimme? Völlig rundfunkuntauglich. Die hätte gar keine Chance. Deshalb will sie jetzt auch noch unbedingt zum Fernsehen. Mhm. Darüber hat sie sich doch verkracht mit Titi. Ach so? Jedenfalls, wenn das stimmt, was Röhm vorhin erzählt hat. Was erzählt? Dass Titi vermutlich genau die Fernsehsendung ergattert hat, die Regina auch haben wollte. Der Knatsch ging nämlich schon ein paar Wochen. Weil Titi sich den HA gekrallt hat, der dafür zuständig ist. Und könnten Sie das mal übersetzen für Außenstehende? Na, Titi hat ein Match angefangen mit dem Hauptabteilungsleiter, der die Talkshow verantwortet. Und offenbar hat sie den rumgekriegt und Regine war Nese. Aha, und das war das Ende einer schönen Freundschaft. Richtig. Wollen Sie damit sagen, dass Frau Zecke einen Mord begeht, weil sie einen Fernsehjob nicht bekommt? Ich will gar nichts sagen. Aber ich hab noch was. Betacor. Ein Herzmittel. Hat Wielack vorhin verloren. Hey, ihr wart echt gut vorhin beim Putz. Du, Was habt ihr denn angestellt, dass der dreimal BTM spielt? Gut, wa? Das schaffst du nämlich von ihr. Das ist Kim. Und von der ist Bad Girls, also der Refrain. Wer ist denn der? Freund von euch? Dick ist Jalta. Macht unseren ersten Clip. Na denn, Druschba. Ich bin Kim. Haben wir uns nicht schon mal gesehen? Das heißt, im Augenblick pennt er mit die Schmiere. Weil der ist das? ich meine, der sieht ja nicht so aus. Tja, geht auf die 30 zu, da fängt die Wände an. Die Schmiere wird übrigens hier erwartet. Das gibt's nicht. Das geht echt zu weit. Ja, Alter, die Szene muss sauber bleiben. Meine verehrte kleine Bettina, jetzt stell mal einen Augenblick dein Anti-Bullen-Programm ab. Ich hab euch nämlich was Heißes zu erzählen. Ratet mal, was ich vorhin gefunden habe. Na, hoffentlich nicht die Frau für Lehn. Nee, Alter, steht eher auf Kurzfilme. Jetzt ratet doch mal. Da kommt ihr nie drauf. Mann, Jalta. Röhm. Ach, du Scheiße. In dem Film. Was ist los? Was für ein Film denn? Tja. Auf jeden Fall kein besonders guter. Jalta, wir sind hier nicht auf der Filmakademie. Ich habe einen Schnipsel gefunden vorhin. Ging komischerweise mit auf der Rolle, die wir neulich wie lag, also... Bei dem Rest von den Studio-Takes, ne? Ja und? Nun mach schon. Ja, Moment! Ihr giftet immer, dass der keine richtige Musik machen kann. Und ich erlaube mir festzustellen, dass er auch Sex-Szenen versaut. Immer Sex. Ja, davon rede ich ja auch. Auf dem Stück Film liegt Mr. Röhm mit irgendeinem alten Fettsack auf dem Lotterbett rum. Und der Fettsack sieht verdammt nach einem Freier aus. Geil! Ja. Echt, wahr? Aha. Er macht damit, was er wollt. Da kannst du Hilfe drauf nehmen. Da fliegen doch die Vögel auf dem Rücken, da wo wir gewohnt haben, ne? Verstehen Sie? Willst du das Elend nicht sehen? Ja, verstehe. Darf ich mal ein Stück? Ja, bitte. Und um da rauszukommen, kann man nur Zuhälter werden. Nee. Was? Ja, oder Fußballer. Oh, Rockstar. So you wanna be a rock'n'roll star, then listen now to what I say. Kennen Sie das? Just get an electric guitar. Ja, schon gut. Er ist mir praktisch in die Wiege gelegt worden, ne? Aha, von wem? Na, von meiner Mama. War ja Rockfan, ne? Volle Radelle. Was macht Ihre Mutter? Arbeiten. Was soll sie machen? Aber jetzt hat sie eine ganz gute Stelle inzwischen. Gehört doch gleich eine Wohnung bei. Haushälterin ist sie bei ganz feine Leute. Er hat eine Fabrik, wo sie Pariser machen. Aber ansonsten reaktionär bis in den Knochen, ne? Dass man da jetzt offen drüber reden darf, wo der seine Asche mitmacht, das ist ja bloß wegen AIDS, ne? Weil jetzt kann er damit angeben, da er ja unheimlich was für die Volksgesundheit tut und so. Und wie findet Ihre Mutter das? Was? Ja, diese Heuchelei, diese Doppelmoral. Das weiß ich doch nicht. Aber jedenfalls, wenn die da rausfliegt. Mhm. Zum Beispiel, weil der Herr nicht duldet, dass seine Haushälterin einen 175er als Sohn hat. Ich möchte mal bahnen. Darf ich? Na gut. Aber überlegen Sie sich dabei schon mal, was Sie mir bisher verschwiegen haben, ja? Okay. Larry, Detlef, was gibt's denn da zu lachen? Klar ist der hier. Na, dann kannst du ja hier schon mal anfangen, ne? Vielleicht wirst du aus ihm schlauer. Ja. Wieso ist eigentlich kein Mensch im Revier? Dem Piep Namen und Anliegen. Ja, Robert hier. Damit Sie auf dem Laufenden sind, Sascha Pietz ist bei mir. Wilak war gegen 1940 mit Messing kann im ich SWB. Mich noch hier aufziehen? So ja, ich melde mich später wieder, ja? Sascha, was fällt Ihnen ein? Ich wollte mich hier ausziehen, weil da drin ist so eng, ne? Hey. Was ist denn das da? Wart. Die Löcher drauf. Auf Ihren Oberschenkel. Nee, nicht was Sie denken. Ich denke, Sie sollten jetzt endlich mal Ihren Mund aufmachen. Sie spritzen Insulin, stimmt's? Los, jetzt machen Sie das Maul auf. Das wollte ich Ihnen gestern Abend ja schon sagen. Aber da hat mich die Frau dauernd unterbrochen. Weiß Wilak, dass Sie Zucker haben? Mensch, Junge, mach das Maul auf! Mann! Da dürfen Sie mich aber eigentlich nicht anfassen. Wer ist das denn? Das ist Larry. Ziehen Sie sich wieder an. Und glauben Sie ja nicht, Sie könnten Larry auf irgendwelche Ideen bringen, bloß weil Sie hier nackt rumspringen, ja? Larry wird auf Sie aufpassen. Wart. Der? Und so regnet. Hi. Tag, Larry. Komm rein. Oh, störrisch. Ja. So, dicke Luft. Hat der kleine Hucker dich nicht reingelassen? Was soll denn das heißen? Ja. Cops sind keine Geldsäcke, Darling. He didn't accept your price, ne? Hey, hey. Ach, so ist das. Strecher sind Sie auch noch. Ich brauche meinen Stoff. Können Sie mich schnell in das Hotel fahren? Sie haben jetzt erstmal hier Ihren großen Auftritt, ja? Los, raus mit der Sprache. Wovor zittern Sie dauernd? Hier. Das wollte ich Ihnen die ganze Zeit schon geben. Betacur setzt das Herz auf Sparflamme. Mhm. Sind die von Wilak? Ja, da pfeift er sich ja immer ein, ne? Hab ich ihm vorhin geklaut, bei der CES. Wie denn geht's? Larry, pass auf ihn auf. Und ihr bleibt hier. Was lachst du so blöd? Dass bloß keiner merkt, dass ich mitten in den Ermittlungen hinter einem hübschen jungen Mann herhüpfe, der womöglich Kaninchen aus Labors klaut. Mein Gott, Lize. 5 Minuten, du sagst ihm in aller Ruhe, jetzt nicht, Klaus. Ja, Alter, ich muss arbeiten. Arbeiten, genau. Lächerlich. Der eine erzählt was von Talkshows, die nächsten finden Zucker. Und Diabetiker ohne Insulin und unter Stress brauchen manchmal bloß ein falsches Medikament. Das gibt ihnen dann den Rest. Dieses Betacur. Wenn man das jetzt wüsste. Ach, Unsinn. Das sind Filmtabletten, bis die sich auflösen. Wenn man endlich mal ein Motiv erkennen könnte. Und wenn diese Bitterlich tatsächlich aus Versehen gestorben ist. Wen hätte es denn sonst erwischen sollen? Na, so weit sind wir ja doch noch nicht, dass alle Welt Zucker hat. Kobold, hilf. Hoffentlich liegt er jetzt nicht mit diesem Möchtegern-Macho im Bett, anstatt zu fahnden. Lize, verdammt noch mal, reiß dich zusammen. Lieber Himmel, das sieht ja schon wieder nach Beerdigungsindustrie aus. Oder ist hier eine Trauerfeier für die Leiche vom Potsdamer Platz? Hallo, Karin! Hallo! Hallo! Was macht denn die Kim bei dem Jalta? Und die beiden da, sind das nicht schon wieder die BTM? Ah, mal sehen. Hier ist noch Platz. Ah, nicht so wohl. Karin. Das sind Betty und Biggie von Berlins derzeit schärfster Rockband. Warum hatten Sie es denn vorhin so eilig? Ich würde mich gerne mal mit Ihnen unterhalten. Der Loboratschaft neu. Mhm. Und das ist Kim, eine Freundin von... Angenehm. Na, mir erst. Klaus, ja. Sagen Sie, könnte ich Sie einen Augenblick allein? Kein Problem, wir haben sowieso was Besseres vor. Tja, wer will schon trabeln mit der Schmiere, wa? Ich geh mir mal die Nase pudern und falls wir uns nicht mehr sehen sollten, angenehmes Verkehrschaos wünsche ich. Klaus, ich bin nur gekommen, um Ihnen zu sagen, ja? Ich muss gleich wieder los arbeiten. Fickt euch doch alle ins Knie! Kim? Bist du noch da? Ja. Hier. Freies Gefühlsrecht, was soll denn das? Schutzmächte. Schenke ich dir. Wenn's schon ein Kerl sein muss. Ist ja nicht ganz hübsch, aber weißt du... Was hast du denn... Och, Karin, hast du Töne. Die Schmiere hat einen moralischen. Was ist denn los? Ach, Biege gemacht, wa? Scheißkerl. Aber auf mir hört ja keiner. Aber die Haut. Die Haut. Probieren wird man doch wohl noch dürfen. Von Anfang bis Ende. Keine Tinte auf dem Füller, wa? Ja, Schluss jetzt. Vergiss, dass ich hier war. Ich muss los. Sag mal, diese BTMs, die kennen die alle, was? Wieso hauen die eigentlich immer so schnell ab, wenn sie mich sehen? Och, das ist in der Szene so Mode. Mit Bullen wollen die nicht am Hut haben. Außerdem hatten die irgendein Ding zu laufen heute Abend. Ja, ja. Die würden nicht mal die Bullen anrufen, wenn die eigene kleine Schwester vergewaltigt wird. Woher wisst denn das? Was? Das weiß ich ja erst seit eben. Was meinst du denn? Na ja, das mit Mickey. Wer ist Mickey? Na, die kleinste von den Vieren. Die ist wirklich vergewaltigt worden. Wann? Och, na, das wird so ein halbes Jahr hier sein. Die Szene munkelt, dass es Wilak war. Und deswegen haben die sich dann auch hier getrennt. Ja, komm, erzähl uns schnell. Genau. Guten Abend. Siehst du, Guten Abend. Die besten Leute kommen genau im richtigen Moment. Haben Sie die Formalien eingeleitet? Die Fahndung haben wir eingeleitet. Wilak. Tja, wir hätten ihn längst haben können, nicht? Wie oft ist er an Ihnen vorbeigeschwebt? Fehler können wir alle machen. Haben Sie die PTO nochmal angerufen? Wir waren da. Wir waren sogar in einer Apotheke und haben den Waschzettel von diesem Betacor besorgt. Das sind, hier. Wo haben Sie denn erst denn her, von Wilak? Indirekt. Nabens, komm grad von der Mutter, die weiß von nix. Hat ihren Sohn angeblich ewig nicht mehr gesehen. Was wollen wir machen? Die Frau ist über 70. Fahndung läuft schon. Können wir mal eben systematisch... Also, Robert, was ist mit dem Waschzettel? Ja, hervorragende Wirkung bei kardialen Arrhythmien. Was sind das? Herzrhythmusstörung. Hypertonie. Hochdruck. Ja, und so weiter. Sowie, und jetzt kommt's, akuten phobischen Ängsten. Ja, und? Ich habe zwar einiges über Frau Bitterlich zu hören bekommen, aber dass sie besonders ängstlich gewesen... Aber Sascha Pietz. Und der hat auch Zucker. Was? Und das sagen Sie jetzt erst? Nein. Aber Sie scheinen Ihren automatischen Sekretär zu vernachlässigen. Weiter. Die Kontraindikationen sind ganz schön. Diese Angstpillen sind nämlich nicht ohne. Beta-Rezeptorenblocker sollte man nicht nehmen. Bei Asthma bronchiale, ja, Lungenemphysem, Bradykardie, AV-Block, was immer das auch heißen mag, Herzinsuffizienz, Hypotonie und Diabetes mellitus. Mit anderen Worten Zucker. Ich habe die PTU und die Gerichtsmedizin davon informiert. Der Wirkstoff heißt Propanolol und es gibt ihn in verschiedenen Formen, auch als Ampullen. Flüssig? Also gut, sowohl Vilac als auch, wie heißt diese trübe Zicke? Trübnerzecke. Ja, jedenfalls. Beide wussten, dass entweder Röhm oder bitterlich Zucker hatten. Oder beide. Sollen wir die Zecke auch zur Fahndung ausschreiben? Halte ich noch nicht für durchsetzbar. Aber es gibt noch etwas anderes. Hans-Jürgen Wielack ist dringend verdächtig, die kleinste der BTM-Schwestern vergewaltigt zu haben. Die Kleine mit den grünen Haaren? Wie alt ist die denn? 15. Aber damals war sie 14. Ach du Scheiße. Das heißt, wir müssen uns wohl endlich mal um die BTMs kümmern. Es wäre besser. Immerhin, ein Motiv hätten sie. Achtung, maskieren. Der kennt uns doch sowieso. Komm, mach eh, wenn der ein Apparat zückt. Nehmen wir ihn eben ab. Alles klar. Los. Ja, kümmere dich um das Tonband. Die Leiche wurde am Montag gefunden. Um 11.28 Uhr erhielten wir die Meldung, dass Hans-Jürgen Wielack circa 20 Stunden vorher verstorben war. Vermutlich an akutem Herzversagen. Wo? In seiner Wohnung, wo er nicht angemeldet war, in Charlottenburg. Scheiße, scheiße, scheiße, scheiße. Hauptkommissar Fritz evakuierte eine große Tüte voll Bitterkurpackungen und Propabet-Ampullen aus diversen Schränken und Nachttischen und stand minutenlang staunend vor einer Hausbar mit Dutzenden von Flaschen mit hochprozentigen Alkoholika, die bis auf eine alle voll und versiegelt waren. Er muss ein Faible für Säufer gehabt haben. Boah. Hier, lag unter der Leiche. Ja. Reicht so ein Drohbrief für einen Herzinfarkt? Man muss einen Arzt fragen. Darf ich auch mal sehen? Bald bist du dran, Schwanz. Komische Buchstaben. Fotokopiert ist es. Sieht aus, als hätte jemand die einzeln ausgeschnitten und aufgeklebt. Pappe. Man kann Linien um die Buchstaben herum sehen. Die müssen ziemlich dick gewesen sein. Ja, sieht so aus. Bloß die drei hier, da, die sind handgemalt. Kommen Sie mal eben, Lise. Ja. Hauptkommissar Rubold stand vor einer protzigen Stereoanlage und deutete auf den Kassettenrekorder. Er musste zuletzt benutzt worden sein, denn als Rubold den Gesamtstecker, den die Putzfrau, die übrigens auch die Leiche entdeckt hatte, herausgezogen hatte, wieder in die Dose steckte, ging im Rekorder das Licht an. Was ist denn das für ein Geräusch? Ja, hört sich an, als hätte jemand das Mikro immer wieder abgestellt, um nicht selbst mit aufs Bein zu kommen. Schwarz, aber das hat ihn verkauft. Ein paar Tage im Krankenhaus. Und dann war Pressefritz. Hier ist. Buchstaben von diesem Drohbrief. Mensch, die habe ich doch schon mal. Das sind Zecke und die BTMs. Weiter. Ja, ja. Sie waren zu dritt gewesen, soweit das aus dem Turmband hervorging. Frau Zecke und zwei andere, die sich jetzt kaum noch die Mühe machten, das Mikrofon zwischendurch abzuschalten. Sie veranstalteten mit Wielack ein Tribunal. Informativ wurde es erst nach einer halben Stunde wieder. Als Zuhälter wäre mir lieber gewesen. Kopf hoch, Kobold. Vielleicht hat er Sascha auch dazu erpresst. Das wird der Staatsanwalt klären wollen. Und dabei werden Sie ihm wohl helfen müssen. In Zukunft sollten Sie sich Ihre Freunde auch ein bisschen genauer angucken. Wieso auch? Der Rest war Routine. Peinlich genug. Zwei Leichen, die nicht gemeint waren. Ergebnis von Sachzwängen und zwangsläufigen Zufällen. Wie Leute eben zu Tode kommen heutzutage. Aus der Zühne für die Zühne. Der eine findet es schick und profitträchtig, wenn seine Marionette als Superkerl in ein angebliches Delirium gehetzt wird. Dass dabei auch jemand draufgehen kann, was soll's. Die anderen greifen zur Selbstjustiz und es wird Lynchjustiz da draus. Macht ja nichts, war ja ein Schwein. Ekelhaft. Ich persönlich bin der Meinung, dass es bestimmte Dinge gibt, die man getrost der Polizei überlassen sollte. Obwohl, besonders vertrauenserweckend haben wir uns nicht angestellt. Sachzwänge und zwangsläufige Zufälle. Mehr haben wir auch nicht zu bieten. Und das ist peinlich genug. Wenigstens die andere Sache, die Aktion Z. Z wie Zeppelin, lief wie geschmiert. Die Migräne wurde von niemandem meiner uniformierten Kollegen durch irgendwelche Maßnahmen behelligt. Und so konnten Kim und Kitty und die anderen Migränes in aller Ruhe und unter Beifall aller Passanten und Pressemenschen in der Potsdamer Straße ein riesengroßes, rosarotes Präservativ mit grellgrüner Schrift aufsteigen lassen. Und kein alliiertes Luftgesetz konnte verhindern, dass er, nachdem er eine Weile über der Bar jeder Erotik geschlingert hatte, auch noch grenzüberschreitend wirksam wurde. Jedenfalls berichtete das Kim, als ich gerade bei Helga auf der Tiergartenstraße stand. Auf der Potsdamer konnte ich mich schlecht blicken lassen. Aus irgendeinem Grund hat der Helga beschlossen, den Bordstein zu hüten. Ina muss ja. Was macht denn das für einen Eindruck, wenn sie alle weg sind? Wir streiken doch nicht. Noch nicht, Helga. Wundern wird's mich nicht. Und du? Was macht denn dein Freddy überhaupt da? Oh, frag nicht, Helga. War der falsche Film. Hast du ihn abgemeldet, wa? Mhm. Na Mensch. Mädels, es ist echt nicht zu fassen. Jetzt ist er los. Muss gleich hier vorbeikommen. Ja. Na, unser kleine Zeppelinchen. Unser Yummy-Baby. Oh, ich seh nicht. Wie war's denn? Oh, geil, ey. Die Patze, ja? Die ist total zu. Die haben uns die T-Shirts aus der Hände gerissen. Wie blöde. Und der Zeppelin hat sich losgerissen? Naja, da haben wir ein bisschen nachgeholfen. Ey, du, das war der Hit, ja? Die Leute, die haben hier kreischt. Erst wie sie die eine Seite gesehen haben, wenn du zum Weibe gehst, wa? Und dann, wo er sich gedreht hat, vergiss die Präsa nicht. Die ganze Patze hat dir tobt. Das läuft in den Armen, schaut überall. Da, ich wär verrückt. Da kommt er. Der geht nach Osten rüber. Kiek mal, Potsdamer Platz, Lené-Dreieck. Haben die Mädels auf der trübenschen Seite auch gleich was von. Tja, wir sind eben voll im Trend. Prostestroika! Prostestroika! Mensch, das darf doch alles nicht wahr sein.